Hörverstehen. Teil 1. Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41-45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41-45. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41-45. Guten Abend, hier sind die aktuellen Nachrichten. In der letzten Nacht sind heftige Unwetter über einen Großteil des Landesgebietes hinweggezogen. Auf einem Campingplatz bei Passau wurden laut Polizei einige Wohnwagen umgeworfen und zahlreiche Zelte aus den Verankerungen gerissen. 5 Personen, darunter 2 Angestellte des Campingplatzes, wurden von herabstürzenden Ästen leicht verletzt. Die gesamte Anlage musste vorübergehend evakuiert werden. Das Rote Kreuz half vor Ort. Die betroffenen Feriengäste wurden in der Turnhalle einer nahegelegenen Schule einquartiert. Gebäude und Infrastruktur des Campingplatzes sind nach Auskunft der Polizei nicht betroffen. Die Aufräumarbeiten sind zurzeit noch im Gange. Wann die Camper zu ihren Zelten bzw. Wohnmobilen zurückkehren dürfen, ist noch nicht bekannt. Bei der Lebensmittelkette Foodie wird haltbare Vollmilch der Marke Mirella wegen einer Belastung mit gefährlichen Bakterien zurückgerufen. Wie der Hersteller angibt, war bei hauseigenen Untersuchungen ein Erreger entdeckt worden, der schwere Magen-Darm-Erkrankungen auslösen kann. Von der Rückrufaktion betroffen ist haltbare Vollmilch in 1-Liter-Packungen mit 3,8% Fettgehalt mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 13. und 14. November. Dies teilten Foodie und der Hersteller in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Konsumenten sollen die Milch auf keinen Fall verbrauchen. Bereits gekaufte Packungen werden in allen Foodie-Filialen gegen Rückerstattung des Kaufpreises zurückgenommen. Das Produkt wurde in allen Filialen aus dem Verkauf genommen. Andere Produkte der Marke sind nicht von dem Rückruf betroffen. In Deutschland hat die Zahl der offenen Stellen ein neues Rekordhoch erreicht. Im 2. Quartal des Jahres waren knapp 1,1 Millionen Jobs unbesetzt. Das teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung nach einer repräsentativen Umfrage mit. Das Institut wertete Antworten von rund 8000 Betrieben aus unterschiedlichen Branchen aus. In manchen Bereichen gäbe es demnach zunehmend Engpässe. Besonders im Bauwesen und verarbeitenden Gewerbe werde dringend Personal gesucht, hieß es. So sei die Zahl der offenen Stellen im verarbeitenden Gewerbe seit dem letzten Quartal um rund 5000 gestiegen. Von einem deutschlandweiten Mangel an Fachkräften könne allerdings nicht gesprochen werden. Virenalarm. In einem Zeltlager bei Amberg haben sich rund 200 jugendliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Magen-Darm-Infekt angesteckt. Ungefähr die Hälfte von ihnen konnte vor Ort medizinisch versorgt werden. Rund 100 Betroffene wurden nach Angaben der Camp-Notärztin ins Krankenhaus gebracht. Niemand befinde sich in Lebensgefahr, so die Ärztin. Die ersten Jugendlichen hatten am Samstag nach einer Sportveranstaltung über Übelkeit und Erbrechen geklagt. In der Folge hatte sich die Infektion innerhalb weniger Stunden im ganzen Lager ausgebreitet. Für die Rettungskräfte stellte die hohe Zahl an Infizierten eine große Herausforderung dar. In der Zwischenzeit haben sie die Lage im Griff. Als Erreger wurde zweifelsfrei das hochansteckende Norovirus identifiziert. Unser Veranstaltungstipp: Zum Internationalen Museumstag öffnet das Artus Stadtmuseum seine Türen. Am 21. Mai ist der Eintritt in alle Sammlungen und Ausstellungen des Hauses frei. Besonders herzlich eingeladen sind Kinder. Um 11, um 14 und um 16 Uhr gibt es Gratisführungen durch die Sonderausstellung Geschichte des Jahrmarktes. Sie dauern rund eine Stunde. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt. Im Innenhof des Museums gibt es außerdem einen lustigen Kinderparcours, gratis Luftballons und Zuckerwatte. Das Stadtmuseum freut sich auf kleine und große Gäste. Zu einem spektakulären Unfall ist es heute in den frühen Morgenstunden auf der A1 gekommen. Nachdem der Fahrer eines Tiertransporters einen Pfeiler gerammt hatte und der LKW stark beschädigt worden war, gelangten rund 5000 Hühner auf die Fahrbahn. Die Autobahn musste vollständig gesperrt werden. Die Folge waren kilometerlange Staus in beide Richtungen. 120 Einsatzkräfte waren stundenlang damit beschäftigt, die herumflatternden Tiere wieder einzufangen. Hilfe kamen sie dabei von einem herbeigerufenen Geflügeltierarzt. Ein Großteil der Hühner überlebte den Unfall. Sie wurden von einem zweiten LKW abtransportiert. Gegen 11 Uhr am Vormittag konnte die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das waren die Nachrichten. Ende Teil 1.